Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Wrestling Replay 123, also Wrestling Replay 123, kann man auch sagen. Wir sind wieder da nach dem neuesten Pay-Per-View auf der WWE-Card, nämlich WWE Battleground 2013 aus Buffalo, New York, aus dem, lass mich nicht lügen, aus dem First Niagara Center, ist ja die Niagara Falls, die Niagara-Fälle sind ja nicht weit von der Arena entfernt auch. Wurden auch übrigens im Pay-Per-View kurz gezeigt. Ja, Battleground, der neue WWE Pay-Per-View, liegt hinter uns. Vor dem Pay-Per-View haben wir gesagt, wir sind jetzt nicht so gespannt auf den neuen Pay-Per-View. Hat auch nicht so viel versprochen im Voraus, aber ich sag mal so, man hat jetzt das unterm Strich Beste draus gemacht und ich bin jetzt nicht enttäuscht vom Pay-Per-View. Ich bin auch nicht geflasht, ich sag mal so. Er war in Ordnung und besser, als ich mir persönlich vorgestellt habe. Und ich werde diesen Pay-Per-View mit jemandem besprechen, der jetzt seit ein paar Ausgaben schon nicht mehr dabei war. Jetzt aber endlich dabei war der Mann, der am Wochenende bei der GWF war in Berlin. 3,5 Stunden Anreise. Also am Samstag war er da, am gleichen Tag, wo ich bei der WXW in Oberhausen war zur World Triangle League. Ja, hallo Elias. Ja, servus. Grüßt euch alle. Schön mal wieder dabei zu sein zu einer Pay-Per-View-Review. Nachdem wir ja am Wochenende beide sehr viel mit anderen Ligen, europäischen Ligen beschäftigt waren, reviewen wir jetzt mal wieder einen Pay-Per-View von der größten Liga der WWE. Und auch wenn, wie du schon angedeutet hast, das nicht der allerstärkste Pay-Per-View war, den es jemals gegeben hat, gibt es, denke ich, doch einiges zu besprechen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau. Wo wir gerade schon bei Euro-Shows waren, Indie-Shows in Deutschland. Am Wochenende, am Samstag, so wie es aussieht, wird von Leon und mir und vielleicht vom Jan auch noch eine Review zur World Triangle League geben. Auf jeden Fall reinhören, wenn ihr euch für deutsches Wrestling oder Indie-Wrestling oder was weiß ich, für die WXW interessiert, auf jeden Fall mal reinhören. Und wir besprechen also jetzt WWE Battleground 2013 und hast du den Kickoff geguckt? Ja, habe ich gesehen. Gut. Ja, es gab ja wieder dieses Pay-Per-View-Panel, die Expertenrunde, diesmal natürlich wieder mit Josh Matthews und bei ihm waren ja, ein Mann, der sehr gut reden kann, nämlich The Miz. Und dabei waren auch noch Titus O'Neil, der ja auch jetzt schon des Öfteren dabei war. Und für, zu meiner großen Überraschung, Tensai. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der Mann da oben mitsteht. Die haben natürlich ein bisschen über den Pay-Per-View gesprochen. Über die, in Anführungszeichen, Main Events, möglichen Main Events, Punk, Ryback, Brian Orton etc. Bevor es dann mit dem Kickoff-Match losging, nämlich Dolph Ziggler gegen Damian Sandow. Und ja, es war schon ordentliches Match, mehr als ordentliches Kickoff-Match. Ging auch ein paar Minuten, müsste um die 9 Minuten, vielleicht sogar 10 Minuten. Ja, ich denke mal schon, dass es an der 10-Minuten-Marke gekratzt hat. Kann ich nachher nochmal nachschauen in der Übersicht. Gucke ich mir nachher mal den Bericht an am Ende der Ausgabe, aber könnte an der 10 Minuten. Ja, es waren Matchzeit laut wrestlinginfos.de, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja. 10 Minuten an 8 Sekunden. Oh, alles klar. Ja, gut, habe ich ja recht gehabt mit der 10 Minuten Marke. Und ja, mir hat das Match auch sehr gut gefallen. Ich meine, Damien Sandow, ein guter Wrestler, hat sich stark verbessert im Ring. Dolph Ziggler, ein Ausnahmetalent, aber schon ein großes Talent im Ring. Und die beiden haben es halt wirklich drauf und die Chemie im Ring war auch super und gerade für Damien Sandow und Dolph Ziggler, die beide jetzt seit einiger Zeit schon nicht so toll dargestellt werden in der WWE, war dieses Match auch gut, um sich zu zeigen, zumindest für die Leute, die sich den Kickoff angeschaut haben. Und schlussendlich, nicht allzu überraschend, konnte Dolph Ziggler dann auch mit dem Zigzag gegen Damien Sandow gewinnen. Nach, wie der Elias gerade vorgetragen hat, 10 Minuten und 8 Sekunden. Und ja, zum einen ist es nicht verwunderlich, da der Face in diesem, man muss sagen oder kann sagen, uninteressanten Match ohne Fehde eigentlich gewinnen muss, um dann diesen Feel-Good-Moment zum Start des Pay-Per-Views zu den Fans zu geben und zum anderen Damien Sandow als Mr. Money in the Bank. Das kennt man ja bei der WWE, dass sie Geld, die Kofferträger, ihre Pay-Per-Views-Matches meist auch verlieren, was dann auch nochmal die Vermutung stärken soll oder kann, dass der Kofferträger eventuell am Abend noch eincashen wird, was Damien Sandow ja angedeutet hat sogar noch vor dem Match und ich auch vor dem Pay-Per-View getippt habe, dass er eincashen wird. Da können wir ja schon mal vorgreifen, dem war nicht so, aber also meiner Meinung nach ein sehr gutes Kickoff-Match, hat mir sehr gut gefallen und ich bin gespannt, wie du das siehst. Ja, mir hat das Match auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, wir haben hier zwei absolute Könner, die am Werk waren, Dolph Ziggler und Damien Sandow. Ich halte ja generell sehr viel von Damien Sandow. Viele meinten wohl, dass er wohl den Koffer wahrscheinlich wieder an Cody Rhodes verlieren wird oder dass er, wenn er eincasht, der Titelrun sowieso nicht funktionieren wird, weil sie anscheinend einige Leute nicht in ihm das Potenzial eines World Champions sehen. Sehe ich absolut anders. Damien Sandow meiner Ansicht nach könnte wirklich der nächste Triple H werden. Zumal ja auch Triple H selber sehr, sehr viel von ihm halten soll. Möglicherweise auch, weil er sich selbst und sein eigenes Gimmick zu seinen Anfangszeiten in ihm sieht. Also Damien Sandow, wirklich guter Mann. Dolph Ziggler ist, natürlich ist er sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier bei Wrestling Replay gesagt habe, ich halte ihn auf sehr, sehr hohem Niveau für etwas überbewertet. Er ist meiner Ansicht nach nicht der Wrestling-Gott, für den viele ihn erklären. Also viele meinen ja, er wäre der neue Shawn Michaels oder der neue Mr. Perfect, was aus ihm werden konnte. Das sehe ich in ihm dann doch nicht. Da fehlt doch nur einiges bis dahin. Aber er ist sehr, sehr gut. Leider im Moment ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber hier haben die beiden Akteure ein absolut gutes Match gezeigt. 10 Minuten 8 ist auch für eine Pre-Show sehr, sehr ordentlich. Und damit setzt sich der Trend der guten Pre-Show-Matches fort in letzter Zeit. Da kann man absolut, wenn das weiter immer solche guten Matches in der Pre-Show gibt, dann werde ich mir die auch weiter gerne ansehen. Auf jeden Fall. Also das finde ich absolut eine gute Eröffnung, hat tatsächlich auch Lust auf den Pay-Per-View gemacht. Ja. Das, was Ziggler gewonnen hat, ist relativ klar gewesen. Du hast es ja schon angesprochen, die Problematik mit den Money in the Bank-Winnern, die danach immer verjobbt werden, damit man der Cash anscheinend umso überraschender sein soll oder um anzuteasen, dass vielleicht doch noch was passieren kann, weil es mittlerweile fast das Gegenteil der Fall ist. Da verstehe ich die WWE nicht so wirklich. Ja, würde mich auch mal deiner Meinung zu interessieren, was bringt es denn, einen Money in the Bank Gewinner monatelang zu verjobben, um ihm am Ende dann aus dem Nichts den Titel herauszugeben? Ich meine, klar hat man so einen gewissen Knalleffekt, weil man damit nicht rechnet, aber mittlerweile müssen ja auch selbst die gewöhnlichen Zuschauer, die Marx man es immer so schön bezeichnet, gemerkt haben, dass das immer dasselbe Spiel ist, was da abgezogen wird. Und das ist doch dann auch erstens nicht mehr wirklich überraschend. Und zweitens, wenn jemand aus dem Nichts den Titel herausgewinnt, dann sieht man ja auch Beispiel Jack Swagger oder auch damals am Anfang bei seiner ersten Titelregentschaft zum Beispiel an CM Punk, dass das nicht funktioniert, weil die Leute nicht vernünftig aufgebaut sind. Das hat bisher einmal funktioniert bei Daniel Bryan. Da war er auch hat er ja auch gegen alles und jeden Verlust, auf einmal war er dann World Champion. Da hat es dann funktioniert, weil Daniel Bryan einfach außergewöhnlich gut ist. Aber davon kann man nicht ausgehen, dass das normalerweise klappt und dass das standardmäßig funktioniert sozusagen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das macht. Eigentlich müsste man doch die Leute weiter aufbauen, damit sie dann einen glaubwürdigen Main-Eventer abgeben können nach dem Titelgewinn. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Ich finde auch ein bisschen komisch, dass man immer dieselbe Leier versucht, weil irgendwann ist es natürlich nicht mehr überraschend, weil bei jedem Pay-Per-View wird mittlerweile ja spekuliert. Casht er heute ein? Ja, er wird eincashen, ist doch klar. Das sagt man bei jedem Pay-Per-View so, dass man es immer erwartet und dann, ja, war es das auch. Dann ist die Spannung weg, dass bringt dem Wrestler nichts und zwei Wochen später steht er dann irgendwie nutzlos als neuer Champion da und das war's dann auch. Ich frage mich jetzt ehrlich, wann wird Damien Sandow jetzt eincashen? Nach Hell in a Cell? Nach, ich weiß nicht, bei Raw oder SmackDown? Wird Dolph Ziggler in geraumer Zeit wieder zurück ins Titelgeschehen eingreifen oder in die ins Main Event kommen. Also ja, wie ist da so deine Einschätzung zu den beiden? Also zu den beiden meinst du jetzt Damien Sandow und Dolph Ziggler? Ja. Also Damien Sandow wird, denke ich, noch vielleicht noch etwas dauern. Er hat ja theoretisch noch relativ viel Zeit. Ich glaube, er wird noch eine Weile mit dem Kopf herumrennen und das machen, was er immer macht. Er ist große Töne spucken, gute Promos halten, gute Matches zeigen, aber dennoch verlieren. Aber irgendwann, also ich sehe zwischen, sehe ich nicht mehr. Ich war ja am Anfang relativ überzeugt davon, der verliert den Titel an Cody Rhodes. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Der wird den Titel behalten, wird damit weiter durch die Gegend rennen und wird ihn irgendwann auch erfolgreich eincashen. Und ich hoffe, dass er dann eine vernünftige Titelregentschaft haben wird, weil die meisten Titelregentschaften von Money in the Bank-Siegern bisher waren nicht wirklich pralle. Kann ja mal deine Historie gehen. Edge hat den Titel nach einem Monat wieder verloren, aber danach hat er eine tolle Karriere gestartet und ich glaube am Ende 11 World Title gewonnen. CM Punks erste Titelregentschaft war auch nicht wirklich pralle, aber jetzt ist CM Punk der zweite Fuß der Liga, wenn man mit John Cena mal der andere ist, oder der zweitwichtigste Mann der Liga, kann man, denke ich, schon so sagen. Und das war halt immer so ein Sprungbrett, aber die ersten Titelregentschaften an sich von den Leuten waren eigentlich nie wirklich pralle. Jack Swagger ist ja komplett in die Hose gegangen, das Projekt, da war ja auch ein Stück weit selber schuld, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Bei Daniel Bryan hat es ganz gut geklappt. Er hat den Titel ja von, was war das, Survivor Series oder was, TLC war es, glaube ich, ne? Ja, genau, in dem Chairs Match gegen Mark Henry. Genau. Bis WrestleMania getragen, das ist ja schon eine Weile. Ich hoffe, dass man mit Daniel Bryan da Damien Sandow da einiges richtig macht, weil ich finde, dass er absolut vor Charisma strotzt, gut am Mic ist und im Regen sich kontinuierlich verbessert. Und was das Ziggler angeht, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Ich meine, ich habe ja gedacht, nachdem er den Titel verloren hat, nachdem dieser Double Turn stattgefunden hat, dass man ihn wieder in den Main Event bringt und ihm den Titel relativ schnell wiedergibt. Mittlerweile weiß ich nicht. Irgendwie sehe ich nicht so wirklich Platz im Main Event im Moment für ihn. Ich bin mal gespannt, wo es mit ihm hingeht. Über kurz oder lang wird er wieder an den Titel antreten und irgendwann wird er ihn auch gewinnen und dann wird er hoffentlich auch dann eine vernünftige Titelregentschaft bekommen, nachdem er jetzt ja schon zweimal World Champion war und den Titel kein einziges Mal erfolgreich verteidigt hat. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, finde ich. Ja, das ist wohl das wahr. Ist auch eine Kritik, die ich dann auch noch im Main Event in Bezug auf die Storyline nochmal anbringen werde, aber das dann zu gegebenem Zeitpunkt. Okay. Ja, ich bin auch der Überzeugung, dass Dolph Ziggler jetzt einige Zeit braucht, um wieder ins Main Event zu rücken. Ich finde da momentan, da ist kein Platz für ihn. Durch den Money in the Bank Kofferträger Damien Sandow, durch Alberto Rio. Ich denke mal, Rob Van Dam wird es jetzt nicht mehr im Main Event sein, aber da hat man natürlich noch einige Kaliber, die da vielleicht noch nachrücken könnten, vielleicht mit einem baldigen Comeback von Wade Barrett, was man ja angekündigt hat, oder ich weiß nicht, wen könnte man da noch reinsetzen bei SmackDown, außer SmackDown. Na gut, Dolph Ziggler könnte da schon in geraumer Zeit wieder durch einen Sieg jetzt gegen den Money in the Bank Gewinner und dadurch, dass Rob Van Dam ja, wie wir gleich besprechen werden, im World Heavyweight Titelmatch stand und dieses nicht gewinnen konnte. Und zu Damien Sandow, ja, ich weiß nicht, wann er eincashen wird. TLC, Survivor Series, ich weiß es nicht. Vielleicht sogar Royal Rumble oder ja, WrestleMania, glaube ich nicht. Spätestens Elimination Chamber, würde ich sagen. Und ja, eigentlich wäre es jetzt die perfekte Situation gewesen nach diesem Hardcore-Match, Battleground-Hardcore-Match, zu dem wir jetzt gleich direkt kommen werden. Aber gut, wir werden sehen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in den Pay-Per-View über in die Main-Card, in die Main-Show und starten dann auch mit dem ersten Match, nämlich Battleground Hardcore Rules Match, dem World Heavyweight Title Match zwischen dem Champion Alberto Rio und erneut gegen Rob Van Dam. Also extreme Regeln. Hardcore darf man jetzt in der WWE nicht zu überstrapazieren. Darf man als Fan auch nicht so als ja sich so brutale Vorstellungen machen, denn eigentlich ist es alles das gleiche. Street Fight oder No Holds Barred, alles die gleiche Ausgangslage, also naja. Und ja, das Match war jetzt auch nicht gerade extrem, aber es war schon in Ordnung. Genau wie bei Night of Champions war ich nicht überrascht oder nicht vollkommen überzeugt von dem Titelmatch, aber insgesamt muss ich sagen, es war in Ordnung und ich bin froh, dass Rob Van Dam jetzt vermutlich durch seine Aufgabe nicht, also kein weiteres Titelmatch bekommen, denn ich kann mit Rob Van Dam da oben als Number One Contender um den World Titel nichts anfangen und die Matches haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Also, wie man meiner Ansprache entnehmen konnte, hat Rob Van Dam verloren gegen Alberto Rio, also Alberto Rio hat den Titel verteidigt und das nach einer guten Viertelstunde. Und zwar im Cross-Armbreaker und der wurde mit einem Stuhl dann auch noch verhärtet, modifiziert, wie auch immer man es nennen möchte. Also tatsächlich, Rob Van Dam konnte aufgeben, was auch eine Überraschung ist, genau wie meiner Meinung nach, dass das Hardcore-Match direkt schon im Opener stattfand, denn ich hätte eher gedacht, dass es so in der Mitte der Show stattfindet und nicht direkt im Opener, gerade durch diese Situation, dass es unter extremen Regeln stattfindet und zum anderen hat man so, finde ich, ein bisschen die Spannung rausgenommen, ob Damien Sandow eincasht oder nicht. Also, aber ich wiederhole mich nochmal ganz kurz. Match war in Ordnung, aber hat mich wirklich nicht vom Hocker gerissen. Also vom Hocker gerissen hat es mich jetzt auch nicht. Aber nichtsdestotrotz fand ich es nicht schlecht. Ich fand es mittelmäßig mit einer kleinen Tendenz nach oben. Das Match fand ich jetzt schon mal nicht so schlecht. Dem würde ich jetzt vielleicht von 5 Sternen, vielleicht dann doch 3 geben. Okay. Oder 2, 3 Viertel, so an die 3 rangeht, aber ist ja auch nicht so wichtig. An sich, Alberto Del Rio, finde ich, wird von WWE besser dargestellt als noch früher. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Ich finde deine Darstellung... Ja, er ist jetzt... Na, ich weiß nicht. Ich fand, früher war ein bisschen... wurde er öfters und sagen wir mal, vollwertiger gezeigt, etc. Mehr im Rampenlicht. So momentan finde ich, seitdem er wieder World Champion ist, finde ich, wird er eher so als Nebendarsteller so ab und zu mal gezeigt und so wirklich interessiert sein kann. Ja, kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde halt, er wird nicht so, er ist ein bisschen random irgendwie. Also, was du schon meinst, dass es nicht so wirklich jemanden interessiert. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Ich finde, man macht mit ihm schon mehr richtig als früher, aber irgendwie ist es noch nicht so ganz toll. Irgendwie finde ich, hat auch der World Heavyweight Title im Vergleich zu dem WWE-Titel einfach zu wenig Stellenwert irgendwie. Woran das jetzt liegt, ja, kann man viele Gründe anführen, aber man muss auch mal nicht dazu sehr ins Detail gehen. Also an Sicht, Rob Van Dam im Main Event, finde ich, bin ich auch kein Freund von. Man muss aber jetzt hier mal anerkennen, er gibt sich bei WWE mehr Mühe als bei TNA. Seine Matches, finde ich, sind besser. Er kommt frischer rüber. Es sieht so aus, als ob er eine Schippe draufgelegt hätte, was natürlich dafür spricht, dass er bei TNA eine recht mangelhafte Arbeitseinstellung an den Tag gelegt hat, wenn er da nicht sein Bestes gegeben hat und bei der WWE bessere Leistungen zeigt. Aber gut, so ist es eben nun mal. Ich hoffe auch, dass er jetzt, nachdem er zum zweiten Mal verloren hat, nachdem er hier auch klar getappt hat im Cross-Arm-Breaker, wir nicht mehr im Main-Event sehen und da vielleicht Dolph Ziggler oder, wobei, das glaube ich jetzt, haben wir ja schon gesagt, glauben wir auch nicht, aber vielleicht dann auch irgendwann ein Damien Sandow oder wer auch immer hinkommt. Ansonsten war das Match schon ganz okay, aber halt auch nicht wirklich toll. War der Opener, ja, das macht man ja öfters. Den World Title in den Opener stellen, kann man so machen. Das hat man zumindest schon mal im Match, was theoretisch die Crowd anheizt. Das war jetzt hier, fand ich nicht ganz so der Fall. Aber okay, kann man so machen. War halt, wie gesagt, alles okay. Ist auch logisch, dass man, wenn man Rob Van Dam wirklich zurückholt, dass man ihn dann auch mal in den Main Event stellt. Da kann man, finde ich, bin ich jetzt noch nicht böse drum. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Freund von Rob Van Dam, aber kann man so machen. Okay. Weißt du eigentlich, was mit Christian momentan ist? Ist er wieder verletzt oder was? Ich meine nicht. Also das hätte ich jetzt zumindest nicht gehört, aber habe ich mich auch schon gefragt. Irgendwie war er schon längere Zeit nicht mehr zu sehen, ne? Ja, weil sonst könnte man notfalls, da sage ich jetzt wirklich notfalls, weil auch wenn ich Christian natürlich ja, nichts Böses abkönnen oder nichts Böses sagen möchte, denn er hat so viel geleistet in seinen Jahren und ist immer noch unterhaltsam, aber ich bin wirklich ja, nicht mehr so angetan von ihm und seinen Leistungen, vor allem nicht um den World-Titel, aber ich finde, notfalls könnte man vielleicht noch mal ein Match zwischen der Rio und Christian zeigen lassen, eventuell Richtung Survivor Series, um dann, oder Richtung TLC, um dann vielleicht doch den Cash-In zu vollziehen. Also sonst würde mir momentan auch keiner als neuen Gegner einfallen, denn Rob Van Dam ist jetzt auf der nach der Aufgabe raus. Also ich glaube, da stimmst du mir zu, oder? Ja. Also ja, also ich denke mal, er wird dann wieder in der Midcard beschäftigt sein, um irgendwie jede Woche wieder einen anderen Gegner zu haben, um dann, keine Ahnung, beim nächsten Pay-Per-View vielleicht im Kickoff anzutreten, oder ich glaube auch nicht, dass es noch ja, dass er und Ricardo Rodriguez noch lange in Zusammenarbeit stehen werden, aber denke ich eher auch nicht. Ja, also wen könnte man deiner Meinung denn noch dazu, also als neuen Number One Contender jetzt vor dem Cash-In von Damien Sandow wählen? Vielleicht Cody Rhodes noch, doch noch, aber der ist jetzt auch in einer anderen Storyline tätig, also. Ja, da müsste man erstmal jetzt das ganze Roster durchschauen und dann mal die einzelnen Kandidaten durchgehen. Das wird jetzt ein bisschen vielleicht zu weit führen. Cody Rhodes, theoretisch wäre ein guter Kandidat, aber hat ja im Moment anderweitig zu tun, in zweierlei Hinsicht. Christian wäre natürlich jemand, den man dafür immer nehmen kann. Da ist ja immer so ein Lückenfüller. Und ansonsten, ja, da fällt mir jetzt eigentlich auch so nicht wirklich so jemand noch jetzt großartig ein, den man dann noch jetzt nehmen könnte. Christian wäre eigentlich ein guter Kandidat. Generell finde ich auch, bei Christian war ich auch nicht so der allergrößte Fan von ihm, aber ich dachte auch immer so, dass er zwar gut im Ring ist, alles, vieles hat, Charisma, auf jeden Fall auch gut Mix gilt, aber dass er eben, das ist für ihn nicht so, für das ganz große, den ganz großen Spot reichen wird. Aber er hat mir, wie schon gesagt, sehr, sehr gut gefallen in seiner Zeit als dieser Chicken Heel, wo er dann immer mit seinem One More Match, dieses weinerliche, mit seinen Anwälten, so wirklich mit seinem Grinsen, wie er den Titel durch Disqualifikation gewonnen hat, da fand ich ihn sehr, sehr unterhaltsam. Und ich finde, man hätte ihn vielleicht da auch mal ein bisschen länger den Titel lassen können, aber wir waren ja nicht bei einer anderen Frage. Ja, man könnte Christian nehmen, man könnte Cody Rhodes nehmen, man könnte noch The Miz als Lückenfüller. The Miz kann man eigentlich immer nehmen, aber irgendwie ist er auch zu klein im Moment dafür. Ja, oder? Mal ganz. Ja, das könnte. Ich bin zwar ein Fan von The Miz, aber im Moment glaube ich da auch nicht so wirklich dran, dass man ihn jetzt in den World Title Match bookt. Auch wenn es nur dafür wäre, damit dann am Ende der Damien Sandow Titelträger wird. Ich weiß nicht, wann kommt Sheamus wieder? Ich denke mal nicht vor nächsten, übernächsten Monat, ne? Kann noch etwas dauern. Ja, vielleicht zieht man es doch bis dahin hin und nimmt dann ihn. Das geht ja auch immer. Wir werden es erleben. Naja. Oder einen zurückkehrenden Mark Henry, das soll ja bald wieder. Da habe ich auch schon dran gedacht. Der hat jetzt wohl die Karriere verlängert, ne? Also das hieß ja, dass er jetzt bald zurücktreten wird, aber anscheinend macht er doch noch ein bisschen weiter. Er hat doch um ein paar Jahre hat er doch verlängert. Mhm. Worüber ich sehr froh bin. Ich finde ihn wirklich großartig. Brillanter Heel, muss man auf jeden Fall sagen. Und als Face muss man sagen, mit der Einstellung, wenn er so bleibt, dann ist es auch noch sehr mehr als ertragbar. Also ich finde, als klassischer Heel, als der klassische Zerstörer-Heel, als der das Monster-Heel, ist er hervorragend. Als Face war er bisher nicht so wirklich pralle, was aber auch zum Teil der WWE zu schreiben war. Weil die WWE es anscheinend bei bestimmten Charakteren nicht versteht, sie als Face zu booken. Weil Mark Henry einfach als das klassische Face einfach nicht funktioniert. Da müsste man ihm auch als Face mal ein paar Ecken und Kanten geben und sich da einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben, mal mehr drüber nachdenken, wie könnte man so jemanden als Face wirklich aufbauen. Ja, dann würde es auch funktionieren. Bei ihm müsste man das dann so machen, wie man es jetzt die letzten Wochen gemacht hat, da ging es ja. Und also sozusagen wie bei CM Punk. Der Face, der aber trotzdem immer noch das gleiche Verhalten an den Tag legt wie als Heel. Sozusagen. Mhm. Ja, wobei ich auch finde, dass man rein grundsätzlich, also das wäre jetzt ein anderes Thema, aber rein grundsätzlich bräuchte man eigentlich überhaupt keine klare Einteilung in Face und Heels, wenn du jedem Wrestler einfach seinen eigenen Charakter, sein eigenes Gimmick wirklich gibst, was er dann wirklich auch vertritt. Das muss ja immer nicht klar, deutlich erkennbar sein, ob er Heel oder Face ist. Also ich finde, dass die sogenannten, wie nennt man das jetzt nochmal, wenn man nicht klar... Tweener sind häufig die interessantesten Charaktere überhaupt, finde ich, die man nicht so ganz klar einordnen kann. Ist ja so ein CM Punk, der ist ja... Ja, so ein CM Punk, auch ein Undertaker ist eigentlich ein Tweener. Ja, der greift ja jeden an, also ja, gerne mal. Stone Cold war ein Tweener, da sieht man mal, das sind wirklich sehr, sehr interessante Charaktere. Da könnte man mal mehr Leute in so einen Tweener geben. Weil wenn man jedem Charakter, zum Beispiel ein Christian... Lass ihn einfach den weinerlichen Heel sein, der einfach sich betrogen fühlt, der immer noch ein Match will. Oder Mark Henry ist einfach der alles zerstört, einfach alles zerstören möchte, der nur die Leute verprügeln möchte. Wenn du denen einfach ein klar bezogenes Gimmick gibst und klar ausdrückst, wofür sie stehen, was sie wollen, dann brauchst du ja nicht keine wirkliche Heel-Face-Dynamik mehr. Dann ist er einfach der Typ an sich. Deswegen ist auch das, warum ich Tweener sehr befürworte und meistens auch sehr interessant finde. Okay. Ja, richtig. Ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Match, oder? Ja. Bevor wir uns hier noch verhaspeln. Das war ein, ja, am Samstagabend erst festgesetztes Tag-Team-Match zwischen den Real Americans, da hört sich's ja noch gut an, Antonio Cesaro und Jack Swagger. Zuvor, Sepp Kulte wieder mal eine klasse Promo hingelegt, Backstage, über Brooklyn wollte ich schon sagen, über Buffalo, New York. Und die Gegner. Ja. Santino Marella und der Great Khali. Ich weiß nicht, wo sie das wieder hergeholt haben, aber. Das heißt der Geier. Ja. Auf jeden Fall, Gott sei Dank hat man da nicht alles falsch gemacht, um auch noch die Faces gewinnen zu lassen. Ne? Immerhin. Ja, und somit die Real Americans konnten gewinnen und Antonio Cesaro konnte den entscheidenden Pinfall holen nach einem unglaublichen Swing, Big Swing kann man fast schon sagen, gegen den Great Khali. Und das Cover, gut, das sah dann ein bisschen unbeholfen aus, aber trotzdem sah der Swing schon... lustig aus und generell, ich glaube, das Match war eigentlich dafür da, um ein bisschen zu entertainen, um die Sache ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und ja, denn man weiß, Great Khali kann überhaupt nichts, Santino Marella kann eigentlich wresteln, aber ist auch nur so ein Scherzgimmick und ja, wenigstens haben die Real Americans gewonnen und das Match war jetzt, sagen wir es mal so, nicht so schlecht, wie man es meinen dürfte, wenn man diese Namen liest, als Gegner der Real Americans. Ja, kann ich mich eigentlich komplett anschließen bei allem. Wenn man das hergeholt hat, das weiß sonst wer, aber ich nicht. Wahrscheinlich WWE auch nicht zusammengewürfelt. Ansonsten war es halt ein Scherzmatch, um aufzulockern, nachdem man ja ein gleiches World-Title-Match am Anfang hatte. Und immerhin, ich habe ja schon befürchtet, dass sie jetzt gewinnen, dass es dann irgendwie einen Tanz gibt oder sonst irgendwas. Oder dass sie die Kali Kiss Gap zurückholen oder weiß sonst wer was. Ja, ansonsten das Match kann man auch nicht viel mehr hinzufügen. War tatsächlich besser, als man erwarten konnte, aber bei den Erwartungen heißt das auch nicht viel Positives. Das ist wohl wahr. Ja, wollen wir dazu oder müssen wir dazu noch was sagen? Ich weiß nicht, fällt ja noch was ein, vielleicht. Es wurde ja spekuliert, bald ein Face-Turn und dann wieder ein Einzelgänger aus ihm zu machen, also aus Antonio Cesaro. Wie würdest du denn zu einem Face Cesaro stehen und gleichzeitig wieder mit einem Alleingang von ihm? Ja, irgendwann muss man das splitten, weil auch wenn das ein halbwegs gutes Tag-Team ist, Antonio Cesaros Talent darin verschwendet wird. Er ist absolut zu mehr in der Lage. Er ist ja ein Typ, im Prinzip, der in die Fußstapfen von CM Punk oder Daniel Bryan treten könnte. Und als Indie-Star wirklich sich in der WWE etablieren, da muss er da irgendwann raus, als Einzelwrestler gepusht werden. Wird über kurz oder lang auch passieren. Irgendwie als Heel zieht er nicht so richtig irgendwie. Was man erst mit ihm gemacht hat, erst hat man das ja versucht, erst war er ja ein Schweizer, dann war er irgendwie mal ein Italiener, dann war er mal ein Deutscher, dann war er ein Amerikaner jetzt. Und so richtig klickt er mit dem Publikum noch nicht. Mit mir auch noch nicht. Aber was für ein Face dann sprechen würde, ist sein Moveset. Ist ja eigentlich ein Face-Moveset, weil es relativ spektakulär ist. Zum Beispiel mit dem Swing, da jubeln die Zuschauer immer. Ja. Er zeigt einfach spektakuläre Aktionen. Er hat ziemlich starke Moves, kann starke Spots zeigen, die einfach dafür sprechen oder dafür geeignet sind, dass man sie bejubelt und nicht ausbuht. Deswegen ist es eigentlich ein Face-Move-Set. Deswegen auch, um mal wirklich mal eine Veränderung zu vollziehen und mal sozusagen einen Ruck durchgehen zu lassen, dass er mal endlich mit dem Publikum klickt, dass sie ihn abfeiern können für seine spektakulären, für seine starken Moves, für seine starken Aktionen. Sollte man ihn vielleicht mal Face-Turnen und als Einzelwrestler pushen und dann was mit ihm machen, aber dann soll man es doch vernünftig machen und nicht wieder so ein nullinger Face-Turn machen, der dann so nichts fühlt, wie man es bei The Miz gemacht hat oder auch zwischenzeitlich mal bei Del Rio, sondern dann sollen sie sich wirklich mal überlegen, wie man das vernünftig machen kann. Dann könnte viel daraus werden, finde ich. Ja, ich meine, man kann das Real American Gimmick ja trotzdem noch beibehalten, dann nur halt als Einzelgimmick, also sagen wir mal, dieses We the People, da braucht man ja nicht unbedingt Sepp Kohl dazu. Und somit wäre das dann auch so in Ordnung und ich denke mal für Cesaro, der ist vielfältig, da kann man schon irgendwas finden, solange es nicht das Gimmick ist wie letztes Mal als Einzelwrestler, aber da war es ja auch ein Heel-Gimmick, das ist ja wiederum was anderes. Wir werden sehen. Gut. Ein drittes Match war ein Intercontinental-Titel-Match zwischen Curtis Axel und R-Truth. Ja, immerhin eine Vorgeschichte, auch wenn es nur 2 Wochen beträgt, wenn überhaupt. Oder eher gesagt, eine Raw-Ausgabe, eine Smackdown-Ausgabe, das war es dann auch schon. Und wie eigentlich zu erwarten, Curtis Axel konnte seinen Titel verteidigen gegen R-Truth, nämlich mit dem Facebuster. Warum war es klar? R-Truth, was will er mit dem Titel? Er interessiert wirklich keinen. Curtis Axel wird dadurch, dass er mit CM Punk etc. mal gezeigt wird, ab und zu wird es, zeigt man ihm wenigstens mal und mit R-Truth, da interessiert es ja wirklich keinen. Da würde der Intercontinental-Titel vollkommen untergehen, also noch mehr als momentan. Und nichtsdestotrotz, das Match, das war durchschnittlich, war jetzt nichts Tolles, aber man muss auch hier sagen, es war kein schlechtes Match. Also, es war eher für mich so ein insgesamt uninteressantes Match und ja, das liegt zum einen an R-Truth, zum anderen an der momentanen Darstellung des Intercontinental-Titels. Und ja, viel kann ich zu dem Match jetzt eigentlich auch nicht sagen, einfach nur nichts wirklich Überraschendes und ja, bin gespannt, wie es mit dem Intercontinental-Titel weitergeht. Ich denke mal, nicht allzu glorreich, eher so wie momentan. Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Es gab immer so eine Zeit, wo Cody Rhodes den Titel so lange hatte, wo er dann den weißen Titel zurückgeholt hat und man geglaubt hat, jetzt könnte es mal nach oben gehen mit dem Intercontinental-Titel, was dann aber auch nicht so wirklich passiert ist. Dieses Match war nicht schlecht, war durchschnittlich, aber war, wie gesagt, auch nichts Tolles, hast du ja auch schon gesagt. Dass R-Truth den Titel nicht gewinnt, war klar. Das war jemand, der einfach mal aus dem Hut gezaubert hat, um anzutreten. Wenn man einen Gegner gebraucht hat, was will er auch mit dem Titel? Ist ja relativ klar gewesen, wie es ausgehen würde. War eigentlich klar, dass er gewinnt. War ein Match, was man so bringen kann, was aber auch nichts Spannendes war. Und den Rest hast du, denke ich, auch schon gesagt. Ja, also machen wir doch mal direkt weiter. Und das nächste Match, ich habe es nicht in... Ach doch, was? Nee, das war es jetzt... war das das Divas-Match? Das war es das? Ja, das war's. Gut. Also, Brie Bella, die Freundin, oder eher gesagt, man muss sagen, Verlobte mittlerweile von Daniel Bryan, wurde jetzt sogar in die Storyline um Daniel Bryan und Randy Orton sogar mit aufgegriffen kurzzeitig, hatte die Chance auf den Divas-Titel, nämlich mit gegen AJ Lee, und natürlich war Nikki Bella noch an der Seite von Brie Bella. Aber was mich überraschte, Tamina Snuka war mal wieder zu sehen und sie war an der Seite von AJ Lee. Gab es da irgendwie bei SmackDown so eine Geschichte, dass sie irgendwie jetzt mittlerweile zusammen rumlaufen? Ich habe da nichts mitbekommen. Elias? Hallo? Naja. Wenn du dich gemutet hast, ich mach mal weiter mit diesem Match. Momentan höre ich Elias nicht. Na gut. Und so. Also AJ Lee gegen Brie Bella. AJ Lee konnte gewinnen nach einem Roll-Up. Weiß nicht, spektakuläres. Knapp 5-6 Minuten ging das Match und es endete damit, dass Brie Bella eigentlich auf einem guten Weg war zum Sieg, aber außerhalb des Rings wurde Nikki Bella von Tamina Snuka attackiert, also festgehalten. Brie Bella war abgelenkt und AJ nutzte dies aus mit einem Roll-Up, also einem Einroller, und damit war dann auch die Titelverteidigung von AJ Lee perfekt. Ja, auch hier muss man sagen, der Titel mittlerweile nicht mehr großartig dargestellt, sieht man kaum noch. AJ ist auch eher so eine Nebendarstellerin mittlerweile bei der ganzen Total Divas Geschichte. Na gut, nee, Quatsch, das kann man gar nicht sagen. Die gehört ja, wird ja in die Total Divas Geschichte noch groß mit reingezogen. Aber wirklich, der Divas-Titel spielt eigentlich keine große Rolle mehr seit der Caitlyn-AJ-Fehde somit. Naja. Also, ja, Elias, deine Meinung zum Divas-Titel-Match? Ja, das war relativ lange, eigentlich, mit fast 7 Minuten. AJ Lee ist ja wirklich ziemlich gut im Ring und generell am Mikro vom Charisma her, auch wenn ich sie irgendwie persönlich nicht mag. Dass der Eingriff von Tamina Nikki, dass Brie abgelenkt wurde und ausgenutzt wurde, passt zu AJ Lees Charakter und zu ihrem Gimmick. Ja, ansonsten war das Match recht gut recht okay für WWE Divas Verhältnisse, auch wenn da mit einer Gegnerin wie Natalia oder so noch mehr drin gewesen wäre. War okayes bis gutes Divas Match. Aber jetzt auch nicht wirklich mehr, oder? Nee, finde ich auch nicht. Also ich bin auch der Meinung, das war so ein durchschnittliches Match, hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt. genau wie die Feder eigentlich, muss ich sagen. Aber nochmal zu meiner Frage, ich glaube, du hast sie eben nicht richtig gehört. Ach so. Was jetzt, warum Tamina Snuka auf einmal mit AJ zum Ring kam, weil gab es eine Geschichte bei SmackDown oder so, dass da die zusammengefunden haben oder so? Ich habe da nichts mitbekommen. Hätte ich jetzt auch nicht mitbekommen. Also ich habe SmackDown nicht ganz komplett gesehen, in voller Länge, aber hätte ich so jetzt auch nicht mitbekommen, habe ich mich eigentlich auch gefragt, aber ja, ansonsten warum nicht, aber möglicherweise war bei SmackDown ja irgendwas, was ich jetzt auch verpasst hätte. Ja, also ich hoffe ja immer noch, dass Caitlyn bald zurückkehrt. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich glaube, sie ist ja eigentlich, verletzt ist sie nicht. Sonst wüsste ich auch nicht, was bei ihr los ist. Ich finde, man könnte sie jederzeit perfekt nochmal in die Storyline mit einbringen, denn sie würde irgendwie schon sehr gut dazu passen, finde ich, um dann nochmal die Fehde neu aufzumischen, oder nicht? Auf jeden Fall, also kann man Caitlyn, finde ich, halte ich recht viel. Sie ist, finde ich, wirklich eine Bereicherung für die Divas Division, hat ja auch in der Fehde mit AJ gute Leistungen gezeigt. Wenn sie zurückkommt und man sie dann nochmal irgendwie mit reinwirft, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Also könnte man immer machen. Also. Und ansonsten würde ich auch mal Natalya da irgendwie mit reinbringen, weil Natalya einfach eine sehr, sehr gute Wrestlerin ist. Ja, vor allem hatte man ja auch bei Raw SmackDown letzte oder vorletzte Woche auch schon die Geschichte, dass... Ja, das hat man eigentlich schon, müsste man nur noch jetzt mal konkret umsetzen. Also eigentlich hat man es ja schon alles auf dem Silbertablett, ne? Ja. Naja. Gut. Machen wir einfach mal weiter zu einem Match, was mir sehr gut gefallen hat und worauf man sich eigentlich am meisten gefreut hat, glaube ich, oder? Nämlich das Tag Team Match, wo es zwar nicht um die Tag Team Titel, aber um die Jobs von Cody Rhodes und Goldust ging, nämlich zwischen Cody Rhodes und Goldust und The Shield in Form von Seth Rollins und Roman Reigns. Die wurden begleitet von Dean Ambrose, die Rhodes Family von ihrem Vater Dusty Rhodes, dem American Dream. Und dieses Match ging nicht nur relativ lange, kann man schon fast sagen, eine Viertelstunde. Ich meine sogar auf die Uhr geschaut zu haben bei diesem Match, das war eine Viertelstunde circa. Und also hier steht bei lordwrestlinginfos.de 13 Minuten 53, also fast 14 Minuten. Ja, passt ja. Auf jeden Fall war auch eine ordentliche Matchzeit und ich denke, fand auch, das Match war komplett gut gefüllt, hat von der Spannung gelebt, fand ich sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam und ja, auf jeden Fall. Ordentliches Match und Cody Rhodes und Goldust haben ihre Jobs zurück, denn Cody Rhodes konnte nach einer Druckphase und ein bisschen einer kleinen Unübersichtlichkeit im Match, im Ring, außerhalb des Rings im Match, das Crossroads gegen Seth Rollins zeigen und somit Goldust und Cody Rhodes wieder Angestellte bei der WWE. Tolles Match. Ja, sehr, sehr gutes Match, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Eins der Highlights dieses Abends. Hat die Storyline gut weitergeführt. Logisch, alles, was da passiert ist rund um Cody Rhodes, hat mir gut gefallen, hat man gut gemacht. Auch ein gutes Match verpackt mit guter Storyline. Da kann man eigentlich nicht viel kritisieren. Rundum Spaß gemacht. Wie gesagt, da war eines der Highlights des Abends, vielleicht das Highlight. Und logisch, dass man wieder die Rhodes-Familie zurückholt, nachdem sie ja storyline-mäßig gefeuert waren. Ich bin gespannt, wie es mit Cody Rhodes jetzt weitergeht. Ich bin ja ein großer Cody Rhodes-Fan. Vielleicht macht man doch irgendwie noch die Fehde nochmal gegen Damien Sandow? Genau, gegen Damien Sandow. Ich fällt mir der Name nicht ein, obwohl ich ein großer Fan von ihm bin. Das war ganz komisch. Naja, gegen Damien Sandow. Ja, und vielleicht bekommt er doch noch den Money in the Bank Koffer, was ich immer nur nicht so richtig glaube, aber man weiß es ja nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gutes, sehr gutes Match. Ja, und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommen wird. Ich denke mal, dass sich da Stephanie McMahon und Triple H noch in der Fehde schon blicken lassen werden und da könnte es noch zu einer dicken Geschichte kommen, denke ich mal. Vielleicht wird es aber auch bei Hell in Cell ein Tag Team Match um die Titel geben. Bin gespannt. Nächstes Match war dann eher so ein so ein Downer vor einem weiteren Big Match, welches mir jetzt aber nicht allzu doll gefallen hat. Dieses Match, der Downer, in Anführungszeichen Downer, aber hat mir gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bray Wyatt gegen Kofi Kingston hat 8 Minuten bekommen, das habe ich sogar im Bericht vorher schon gelesen. Ich habe mir ihn ja auch schon durchgelesen, nur nicht im Kopf gehabt richtig. Auf jeden Fall konnte Bray Wyatt mit dem Sister Abigail gewinnen, nach 8 Minuten, und nach dem Match konnten dann auch noch die Wyatt Family was zeigen und ja, dann hat im Anschluss auch noch Bray Wyatt eine Promo gehalten und ja, die war dann auch nicht von schlechten Eltern und also festhalten bleibt, Bray Wyatt weiterhin ungeschlagen und konnte in einem, habe ich nicht so, also für mich nicht so zu erwartenden guten Match gegen Kofi Kingston gewinnen, also fand ich schon ordentlich gemacht. Bray Wyatt, Kofi Kingston haben schon ordentliches Match aufs Parkett gelegt, finde ich. Ja, finde ich auch, das Match war, als es kam, war ich erst nicht so wirklich begeistert davon, von der Ansetzung, auch wenn ich Kofi Kingston eigentlich mag, habe schon in einigen anderen Wrestling-Seiten oder Podcasts oder was auch immer gehört, da wo Kofi Kingston teilweise wirklich verteufelt wird, dass er nichts könnte. Das sehe ich anders. Hat man auch in der Fehde gegen Randy Orton gesehen, dass er was kann. Auch als Face finde ich ihn jetzt nicht so schlecht. Im Ring ist er sowieso super. Man könnte von Seiten der WWE mehr mit ihm machen. Ich finde, er hat das Potenzial für mehr. Aber naja, jetzt erst einmal zu dem Match. War 8 Minuten lang solides bis gutes Match. War recht, auf jeden Fall recht okay. Die Promo danach von Bray Wyatt war, wie du schon gesagt hast, nicht von schlechten Eltern. War zwar mehr oder weniger eine Standard-Promo, aber eben eine gute Standard-Promo. Das konnte man so bringen. Für zwischendurch war es auf jeden Fall qualitativ recht hochwertig. Wie es weitergeht mit Bray Wyatt, von dem ich eigentlich auch recht viel halte. Ja, wir machen direkt weiter, weil ich glaube nicht, dass man da über eine Geschichte dann reden muss, was noch folgen wird, denn das war einfach ein mehr oder weniger dahingeklatschtes Match mit einer ein, zweiwöchigen Vorgeschichte. Und weiter geht's mit einem Match, wo es eine lange Vorgeschichte gibt, nämlich CM Punk gegen Ryback. Ja gut, Vorgeschichte heißt eigentlich CM Punk gegen Brock Lesnar und CM Punk gegen Paul Heyman. Aber Ryback ist jetzt zu vielerlei Unmut, auch meines Unmuts, neuer Paul Heyman Guy. Ich habe mir vor dem Match überhaupt nichts von diesem Match versprochen. Ich muss aber sagen, das war bisher das beste Match, was die beiden gegeneinander bestritten haben. Besser als das Hell in a Cell Match war es alle Male. Und auch besser als das TLC-Match, was sie, glaube ich, mal bestritten haben. CM Punk konnte tatsächlich gewinnen gegen Ryback. Und zwar nach einem Low Blow, also nach einem Tritt in die wertesten Teile von Ryback, nachdem der Referee abgelenkt war, weil Paul Heyman einen Kendo-Stick unterm Ring hervorgeholt hat und CM Punk damit schlagen wollte. Der Referee war abgelenkt. CM Punk zeigte den Low Blow gegen Paul Heyman, Schützling, Ryback und den erfolgreichen Pin und somit war nach einer Viertelstunde Ende und CM Punk konnte tatsächlich seine Pay-Per-View-Niederlagenserie, muss man schon sagen, ja, beenden und somit CM Punk konnte natürlich zu Recht gegen Ryback gewinnen, aber das Problem ist jetzt natürlich, die Fehde geht weiter mit Ryback. Ja, das könnte man allerdings als Problem betrachten. Dass jetzt Ryback anscheinend neuer Paul Heyman Guy ist, ja, ich mochte Ryback am Anfang, dann relativ schnell irgendwann auch nicht mehr so wirklich. Ja, man will ja, hat ja anscheinend doch noch weiteres mit ihm vor, deswegen ist das aus Sicht der WWE nicht unlogisch, ihn zum neuen Paul Heyman Guy zu machen. War, wie du schon gesagt hast, fand ich auch das beste Match der beiden bisher. Auch wenn es jetzt immer noch nicht wirklich toll war, dafür, dass CM Punk eigentlich jeden zu einem recht guten Match ziehen kann, war es ja doch noch einigermaßen weit entfernt von gut. wo man auch sehen kann, dass Ryback eigentlich wirklich kein guter Wrestler ist, weil zum Beispiel ein John Cena, der konnte mit CM Punk wirklich tolle Matches zeigen. Bei Ryback klappt es gegen andere Leute gar nicht, gegen CM Punk war es halbwegs ansehnlich, aber auch nicht gut. Naja, jedenfalls konnte hier CM Punk, das Finish fand ich intelligent, Paul Heyman versucht CM Punk zu screwen und wird selber gescrewt, weil CM Punk das, wie gesagt, zu einem Eselstritt genutzt hat. War intelligent gemacht, das Finish, und stellt Punk intelligent dar, was er auch sein soll. Ansonsten, das Match ging fast 15 Minuten, 14:53 laut WrestlingInfos.de. Ja, wird etwas noch weiter gehen. Ich denke, das wird darin münden, dass bei WrestleMania vielleicht CM Punk oder bei der Survivor Series nochmal gegen Brock Lesnar antritt und ihn dann final besiegt und danach auch Paul Heyman final nochmal verprügelt. Vielleicht wird das eher bei der Survivor Series kommen, weil bei WrestleMania hat man mit Punk hoffentlich anderes vor, was ja auch die Gerüchte schon teilweise jetzt besagen. Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr darauf eingehen, weil ich finde, man zieht das jetzt schon zu lange. Am Anfang war es grandios bis Night of Champions und dann wurde es, ja. Ja, langsam ist es ein bisschen fade, die ganze Fehde, finde ich auch. Da ich glaube, ein bisschen wie Kaugummi könnten, ja. Genau, und ich weiß auch nicht, wie man da jetzt ein Ende finden will noch. Also man plant ja irgendwie, habe ich gehört, Brock Lesnar gegen Ryback, aber sowas will ich erst recht nicht sehen. Nur wenn natürlich Ryback von Brock Lesnar zerstört wird, aber kann man ja auch nicht erwarten. Also ich hoffe nur, ja, es bringt ja auch nichts, wenn man jetzt nur tolle Fäden ein-, zweimal vor den Pay-Per-Views macht zwischen Paul Heyman und dann von CM Punk und dann einmal attackieren und das war's dann. Und dann kommt ein Pay-Per-View-Match und dann fängt wieder alles von vorne an. Ja, man hat vielleicht irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst, um es wirklich mit einem Knall enden zu lassen. Ja, ich weiß auch nicht, warum man jetzt unbedingt einen neuen Paul Heyman-Guy vor allem mit Ryback gebraucht hat. Man hätte da einen tollen Typen von NXT holen können, der hätte einen neuen Wind reingebracht und da wäre dann nochmal neue Spannung drin gewesen. Typen, den man vielleicht nicht kennt im Main Roster. Ja eben schon anklingen lassen. Ich denke, das liegt einfach daran, dass man mit Ryback von ihm hält man hier anscheinend noch einiges im Office und man möchte wohl noch irgendwas mit ihm erzwingend versuchen zu machen. Und nach bei dem Hals von Paul Heyman gehen, versucht mal, was dabei rauskommt. Habe ich so die Vermutung. Rein grundsätzlich wäre es für das Produkt und generell natürlich besser gewesen, man würde jetzt jemanden wirklich talentiertes Paul Heyman an die Seite stellen, weil Paul Heyman ja wirklich in der Lage ist, jemanden wirklich nach oben zu bringen. Naja. Wir werden sehen, wir können da auch nochmal bei einer Raw Review etc. nochmal drüber reden. Haben wir noch genug Zeit zu. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Heute Nacht bei Raw wird wahrscheinlich ein bisschen was vorangeführt. Oder wie ich eben schon andeute, es fängt wieder von vorne an. Wir werden sehen und machen einfach mal mit dem Main Event weiter. Der ging ganze 25 Minuten und es ging natürlich um den vakanten WWE-Titel zwischen Daniel Bryan und Randy Orton und man kann sagen, der Titel ist immer noch vakant, denn das Match endete ohne einen Sieger, auch wenn es eigentlich generell gar nicht endete, muss man sagen. Denn als Daniel Bryan Randy Orton im Yes-Lock hatte, kam Big Show rein, zog den Referee aus dem Ring, dieser blieb dann verletzt liegen. Daniel Bryan beschwerte sich bei Big Show, wurde mit dem Knockout-Punch niedergestreckt. Da kam ein neuer Referee rein und das war Scott Armstrong, der ja eigentlich beurlaubt wurde von Bret Maddox und Triple H. Kam dann rein, hat ein Cover gezählt von Randy Orton gegen Daniel Bryan, wurde von Big Show aus dem Ring gezogen, hat einen Knockout-Punch kassiert, Randy Orton hat sich beschwert, Big Show ging in den Ring, Randy Orton hat sich mit Big Show angelegt und Randy Orton hat ebenfalls einen Knockout-Punch kassiert. Big Show hat am Ende gefeiert, beide Referees, und Randy Orton und Daniel Bryan lagen am Boden und Brad Maddox war schockiert und somit endete dann auch Battleground. Und ich muss sagen, ein fantastischer Main Event, wrestlerisch her, muss ich wirklich sagen. Bei Night of Champions war ich nicht so begeistert von dem Match zwischen den beiden, aber bei Battleground, ich fand es wirklich ein klasse Main Event und das Ende war dann auch mal wieder was, waren dann auch mal was anderes und hat mir gefallen. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Main Event. Besser als bei Night of Champions, finde ich auf jeden Fall auch. Anscheinend hat es den Fans nicht so gut gefallen, dass das Match wieder die Q endete. Ich meine, da ein paar negative Reaktionen herausgehört zu haben. Hat den Fans anscheinend vielleicht nicht so gefallen. Ja, generell sind die Q-Finishes bei einem Main-Event von einem Pay-Per-View ja irgendwie immer irgendwie nicht so möglich, zwar dazu diese Storys voranzutreiben, wenn es passt, aber bei einem Pay-Per-View, einem Main-Event, wo man wirklich Geld für bezahlt hat, jetzt das Match zu sehen, man wirklich Schlachten sehen will und dann am Ende den Sieger eine DQ, ja, okay, ist vielleicht grundsätzlich immer nicht ganz so toll. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da was überbewerte, aber ich habe so ein bisschen rausgehört können, meine ich glaube, ich habe das schon irgendwo anders noch, wurde das auch bestätigt bei Moonsault oder so, dass die Fans da ein bisschen negativ darauf reagiert haben. Ja, ja. Wenn ich da kurz eingreifen kann. Das war wirklich so, habe ich auch einige Meinungen gelesen, die fanden, das war ein dämliches Ende, war ein komisches Ende, ein bisschen fade, ein bisschen dumm. Aber da muss ich ganz klar widersprechen, war natürlich, war es ein komisches Ende, war mal was anderes und das macht doch auch ein Pay-Per-View aus. Es muss ja mal was anderes geben, ne? Ja, das auf jeden Fall. Mir persönlich hat das auch gefallen, wie es ausgegangen ist. Also fand ich jetzt nicht schlimm. Also war ein komischer, aber wie gesagt auch interessanter Ausgang. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Man kann ja jetzt auch nicht gleich das gesamte Pulver verschießen. Die Befehle wird hier weitergehen auf alle Fälle. Qualitativ war es sehr, sehr hochwertig, oder? Hast du ja auch, glaube ich, gesagt. Ja. Und ja, müssen wir dann schauen, wie es weitergeht. Die Fehde wird mit Sicherheit weitergehen. Hier hat man auf jeden Fall einen sehr, sehr guten mit über 25 Minuten, auch sehr langen. Ich glaube 25 Minuten 6 waren Stock Wrestling Info sehr, sehr langen Main Event gesehen, der auf jeden Fall qualitativ ziemlich stark war und den Pay-Per-View stark beendet hat. Ja, und Spielraum und Platz lässt für Spekulationen, wie es in der Zukunft weitergehen wird. Richtig, und das machen wir dann genau wie bei CM Punk gegen Ryback bei den nächsten Ausgaben, denn ich finde, das ist jetzt auch wieder ein bisschen zu früh und da gibt es zu viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Und ich würde sagen, wir vertagen das mit den Spekulationen jetzt und würde ich sagen, wir kommen zur Benotung des Battleground Pay-Per-Views und ich gebe direkt zu dir wieder ab. Ich habe dich gerade nicht ganz verstanden, es hat etwas gehakt bei Skype. Achso, was war jetzt noch? Also deine Bewertung für Battleground. Von 1 bis 10 Punkten? Ja. Ja, da würde ich mal sagen, man hatte, der Pay-Per-View war jetzt natürlich ein klarer B-Pay-Per-View oder vielleicht auch C-Pay-Per-View, aber auf jeden Fall hat er einiges doch dann geboten, den starken Main-Event, dass die ganze Sache rund um die Rhodes-Familie, die stark war, ja gut, ob man die Blue Shirts dazuzählen möchte, gehört ja eigentlich auch zum Pay-Per-View, da hatte man ein starkes Match, man hatte Sachen, die okay waren, Kofi Kingston gegen Bray Wyatt, das gesamte World Heavyweight Title Match, dann gab es Sachen wie das Divas Match und ja, was eben einfach nur absoluter Durchschnitt war, nichts Besonderes. Insgesamt bei der Pay-Per-View als solcher ist auch nichts Besonderes. Es gab ja, ist gut, es gab einen starken Main Event, es gab das wirklich recht gute Cody Rhodes Match rund um die Rhodes Familie, aber im Insgesamten so ein richtiges, wirkliches, rausstechendes Highlight, was jetzt wirklich im Gedächtnis bleiben wird, gab es dann doch nicht. So ein richtiges Lowlight aber auch nicht. Es war alles mindestens Durchschnitt. Deswegen würde ich mal den Pay-Per-View von, war es ein bisschen mehr als jetzt nur 5 Punkte. 5 Punkte wäre ja so die Hälfte gewesen. Es wäre dann ja so im Bereich ausreichend, wenn es mal schulnotentechnisch bleiben würde. dann würde ich dem Pay-Per-View jetzt 6 Punkte geben von 10. Also ich muss ja sagen, ich habe Night of Champions 5 Punkte gegeben und ich fand ehrlich gesagt Battleground ein Stück besser als Night of Champions. Ich muss sagen, kein Match fand ich wirklich schlecht. Gut, mir hat das Divas Match nicht wirklich gefallen, aber ich muss sagen, im Pay-Per-View hat mir kein Match überhaupt nicht gefallen. Ich fand jetzt keins, welches unterdurchschnittlich war. Somit alles war in Ordnung. Ein, zwei Matches waren sehr gut. Unter anderem auch noch das Kickoff-Match war sehr gut. Das zähle ich nicht zum Pay-Per-View mit. Und gebe in der Schulnote wäre es eine 3+. Somit würde ich jetzt 6,5 von 10 Punkten für WWE Battleground 2013 geben. Und somit unsere Social-Media-Seiten zum Abschluss der Ausgabe. Auf Facebook heißen wir Wrestling Replay. Haben wir jetzt auch unsere 10. Sport-Total-Ausgabe veröffentlicht. Auf jeden Fall mal reinhören. Mit Formel 1, Eishockey, Fußball etc. etc. Mit vielen Tipps von uns auch zum Thema Fußball. Und ja. Und auf Twitter heißen wir @WReplay. W und R groß und E-Play. Dann klein @WReplay. Auf YouTube heißen wir Wrestling Replay. Zusammengeschrieben. Wenn ihr diese Ausgabe auf YouTube hört, wisst ihr es. Wenn ihr es auf Download hört, wisst ihr es jetzt. Oder als YouTube, als Wrestling Replay Hörer ab und zu oder ständig, wisst ihr es ja generell. Zusammengeschrieben, also Wrestling Replay. So auch bei Moonsault.de, bei WrestlingFever.de könnt ihr unsere Beiträge unter meinem Namen, also Kleisi, nachhören. Und unsere Homepage heißt Wrestling-Replay.de.tl. Und das war's mit WWE Battleground 2013, der Review. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Elias. Ja, kein Problem, immer wieder gerne. Macht immer Spaß, über die WWE zu reden. Und ja, auch über anderes, bin immer gerne dabei. Ja, und das war's von uns mit der Review. Wir hören uns dann im Laufe der Woche, wahrscheinlich dann am Samstag zur Review der WXW World Triangle League. Freut euch drauf und bis dann. Schöne Woche noch. Ciao. Ciao.